1. Moses Oedit Jedoch, was, when sie mir nicht glauben und mir nicht folgen wollen, indem sie behaupten, dass Yahweh dir nicht erschienen ist. 2. Darauf fragte Yahweh ihn, was holst du in deiner Hand? Er antwortet, feinen Stab. 3. Yahweh befahl ihm, wirf ihn auf den Boden. Als Moses den Stab hinwarf, verwandelt sich in ein Schlange, woraufhin Moses vor er floh. 4. Yahweh wies Moses an, streck dein Hand aus und fass sie am Schwanz. Moses streckte sein Hand aus, ergriff die Schlange fest, und sie verwandelt sich in seiner Hand wieder in einen Stab. 5. Die soll dazu dienen, das sie glauben, Yahweh, der Gott ihrer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaacs und Jacobs, sie dir tatsächlich erschienen. 6. Danach befahl Yahweh im Ernüt, steck dein Hand in dein Brustisch. Moses tat dies, und als er sein Hand wieder herauszog, war sie plötzlich aussätzig und schnuiweis. 7. Dan befahl er, steck dein Hand nochmals in die Brustisch. Moses steckte sein Hand hinein, und als er sie wieder herauszog, war sie unerwartet wieder wie sein übriges Fleisch. 8. Sollten sie dir nicht glauben und dem ersten Wunderzeichen kein Beachtung schenken, so werden sie dem zweiten Wunderzeichen glauben schenken. 9. Falls sie jedoch auch diesen bei den Wunderzeichen nicht vertrauen und dir nicht folgen, sollst du Wasser aus dem Nil schöpfen und es auf den Boden jessen, dieses Wasser wird sich down auf dem Boden in Blatt verwandeln. 10. Moses entgegnet Yahweh, verse, Herr. Ich bin kein begabter Redner, den mein Sprech und mein Zunge sind schwerfällig. 11. Yahweh antwortet im Jedoch, wer hat dir Menschen den Mund gegeben? Wer mag jemanden stumm, taub, sehend oder blind? Bin nicht ich, Yahweh, es, der dies bewirkt. 12. Gehör none. Ich wer dir beim Reden bestehen und dich lehren, was du sagen sollst. 13. Erwidet Jedoch, bitter, Herr. Sende doch lieber jemand anderen. 14. Daraufhin word Yahweh zornig über Moses und sprach, ist nicht Aaron, dein Bruder, der Levit, verfügbar? Ich weiß, das segut reden kann. Zudem werde dir entgegen kommen und sich se freuen, wenn dich sieht. 15. Du sollst mit im Sprechen und im Main Wort mit teilen, ich word so wohl dir als auch im Beim Reden bestehen und you can weisen, was a ton salt. 16. A soll für dich zum Vogue Sprechen und dein Mund sein, du hingegen sollst für in Y Gott sein. 17. Nimm dein Stab in dein Hand, mit im sollst du die Wunderzeichen vollbringen. 18. Danach kehrte Moses zu seinem Schwiegervater Jethro Zurück und erklärte ihm ich mochte aufbrechen und zu meinen Verwandten in Ägypten zurückkehren, zu erfahren, ob sie noch leben. Jethro erwidert Moses, geh in Frieden. 19. Und Yahweh sprach zu Moses in Midian, brich auf und kehre nach Ägypten zurück, denn all, die dir nach dem Leben trachteten, sind gestorben. 20. Daraufhin setzte Moses sein Frau und sein Sohn auf einen Esel und machte sich auf den Weg nach Ägypten, den Stab Gottes nahm Moses dabei in die Hand. 21. Dann sprach Yahweh zu Moses, wenn du nach Ägypten zurückest, akte darauf, al wunder, die ich dir zu vollbringen ermöglich, sollst du vor dem Pharao ausführen, ich jedoch word sein Haus verharten, so dass das Volk nicht sehen lassen word. 22. Du sollst dem Pharao verkünden, so spricht Yahweh, Israel ist mein erstgeborener Sohn. 23. Ich befell dir hiermit, lass meinen Sohn sehen, damit er mir wehren kann. Wenn du dich jedoch weigest, in sehen zu lassen, word ich deinen erstgeborenen Sohn sterben lassen. 24. Unterwegs in einer Herberge begegnet Yahweh im und versucht, in zu toten. 25. Da nahm Zipporah einen scharfen Stein, schitt damit die Vorhaut ihr Sohns Abien beruht damit sein Scham, indem sie sprach, ein Blutbrotigam bist du mir. 26. Daraufhin ließ Yahweh von ihm ab. Damals bezeichnet sie die Beschneidungen als Blutbrotigam. 27. Yahweh befahl Aaron, geh Moses in der Steppentgegen. Arrangingen treffen am Berg Gottes, wo er in Kast. 28. Moses berichtet Aaron al Wort. Jahwe's mit denen er in Beauftragt hat, so I al Wunderzeichen, die er im Befohlen hat. 29. Danach gingen Moses und Aaron und versammelten al Altesten der Israeliten. 30. Aaron verkündet al Anweisungen, die Jahwe Moses gegeben hat, während Moses die Wunderzeichen vor den Augen des Volks Volzog. 31. Das Volk glaubte, als es hort, dass Jahwe sich der Israeliten angenommen und ihr Bedruckung beachtet hat, daraufhin verneten sie sich und warfen sich zu Boden.